Die Rückzahlung der Schulden, die Deutschland während des Zweiten Weltkriegs angehäuft hatte, wurde zunächst aufgeschoben und nach der Wiedervereinigung ganz gestrichen. Die Deutschen tragen die volle Schuld am Zweiten Weltkrieg. Sie waren Mörder und Mitläufer. Sie waren Beteiligte oder Zeugen des industriellen Massenmordes an den europäischen Juden. 65 Millionen Menschen starben in dem Krieg, den Deutschland begonnen hatte. Diesem Land der Schuldigen erließ man nun also die Staatsschulden. In den USA hat es nie einen Krieg gegeben, in dessen Nachgang die Vermögensverteilung angeglichen worden wäre. Man kann von oben herab auf den Turbokapitalismus schauen, auf den Rückzug des Staates und die Ideologie des freien Marktes, die selbst die ärmsten Amerikaner als identitätsstiftend betrachten. Aber man muss dabei bedenken, dass Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem gleichen Weg war. Ähnlich ungerecht wie die USA heute. Wenn man die Frage nach gesellschaftlicher Transformation stellt, enthält das also eine moralische Komponente. Muss es immer eine Katastrophe geben, einen Krieg, einen Generalstreik, bevor ein Land gerechter wird? Schafft die Politik es auch einfach aus gutem Willen? Oder wäre vielleicht eine Pandemie ein guter Anlass? Je mehr Menschen arbeitslos sind, desto besser stehen historisch die Chancen, dass sich ihre Lage verbessert. Die Massenarbeitslosigkeit nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hatte eine Verbesserung des Sozialsystems zur Folge. Und wegen der Corona-Beschränkungen stellten die USA Schecks für jeden Bürger aus, damit niemand verhungern muss, was man als eine Art bedingungsloses Grundeinkommen bezeichnen könnte. Wenn sich die Pandemie gravierend auf den deutschen Arbeitsmarkt auswirkt, könnte das auch hier dazu führen, dass Hartz IV neu verhandelt wird.